Meine Tochter hat auf der Universität einen Inder kennengelernt. Sie trägt sich mit dem Gedanken, ihn zu heiraten. Meine Einwände und Sorgen hört sie sich zwar an, aber sie meint, ich sei voreingenommen. Sie wollen in jedem Fall in Deutschland bleiben. Wo könnte meine Tochter wirklich verbindliche Informationen einholen über die rechtlichen und religiösen Folgen und Nachteile, die bei einer Ehe...